Es ist schon die zweite Resolution, die das EU-Parlament im Rahmen des Rechtsstaatsverfahrens, das die EU-Kommission gegen Polen eingeleitet hat, verabschieden wird. Debattiert wurde heute, abgestimmt wird voraussichtlich morgen. Für diese von 5 Fraktionen getragene Resolution gilt eine große Mehrheit als sicher. Das ist wichtig, findet die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Rebecca Harms. Das ist fast das Wichtigste, dass wir ein weitgehend geeintes Parlament haben, das hinter der Anwendung des Rechtsstaatsmechanismus steht und auch diese kritische Auseinandersetzung mit der polnischen Politik sucht. Die sucht die EU-Kommission. Sie hat den erwähnten Rechtsstaatsmechanismus am Jahresanfang gestartet, befindet sich inzwischen auf der Eskalationsstufe 2. Das heißt, sie hat der polnischen Regierung jetzt eine Frist bis Oktober gesetzt, die beanstandeten Gesetze anzupassen. Es geht dabei vor allem um die Behinderung der Arbeit des Verfassungsgerichts, die die EU-Kommission und auch die meisten EU-Abgeordneten beanstanden, wie die EVP-Fraktion, der CSU-EU-Abgeordnete Manfred Weber vorsitzt. Das Europäische Parlament steht voll hinter dem Vorgehen der EU-Kommission. Wir mischen uns nicht in interne Fragen Polens ein. Aber wenn es um Grundwerte Europas geht, dann muss Europa diese Werte auch verteidigen. EU-Vizekommissionspräsident Timmermans verwies im Parlament auf ein Gutachten des Europarats, angefordert von der polnischen Regierung selbst. Auch in diesem Gutachten sind ähnliche Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit jüngster polnischer Gesetze formuliert. Vor allem was die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts angeht und die Beeinträchtigung von dessen effektiver Arbeit. Im Dialog mit Warschau habe es, so Timmermans, auch Fortschritte gegeben. Aber Bedenken bestünden weiter. Das gesamte EU-Recht baut auf dem Respekt vor dem Rechtsstaat auf und ist auch Grundlage eines funktionierenden Binnenmarkts und für gegenseitiges Vertrauen in der EU. Mit seiner Resolution fordert das EU-Parlament Warschau und die EU-Kommission auf, im Dialog zu bleiben und weiter an einer Lösung für den Konflikt konstruktiv zusammenzuarbeiten. Sie ist aber auch als Signal an diejenigen in Polen zu verstehen, die auf Unterstützung aus Brüssel hoffen, wenn sie sich den Versuchen ihrer Regierung entgegenstellen, an Rechtsstaatsprinzipien zu rütteln, sagt die SPD-EU-Abgeordnete Silvia Yvonne Kaufmann. Was ich sehr interessant finde in der innerpolnischen Diskussion ist, dass es sehr viele Bürgerinnen und Bürger gibt, auch politische Parteien und Zivilorganisationen, die die Position der Kommission teilen und unterstützen. Wenn es zu keiner Lösung kommt, bis zur gesetzten oder einer noch einmal verlängerten Frist, dann könnte ein Artikel 7-Verfahren gegen Polen angestrengt werden. An dessen Ende stünden Sanktionen bis hin zum Entzug von Stimmrechten, wenn sich alle übrigen 27 EU-Länder einig wären.